Transparenz für die Ohren. Jo, kann starten. Es ist Dienstagabend, es ist kurz neun. Wir haben AGÖA-Sitzung und ich begrüße Frau Meier, Paki, noch der Tankodex hier, der ist wieder weg. Da ist er wieder und ich begrüße alle Gäste an den Funkwellenempfänger da draußen vor Ort. Wir fangen direkt an und zwar mit der Genehmigung der Tagesordnung. Möchte ich was gegen diese Tagesordnung auf der Sitzung noch füllen? Wir sagen, ich höre, das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung genehmigt. Genehmigung des letzten Protokolls. Das Protokoll vom 29.07.2014 im Protokoll der heutigen Sitzung verlinkt. Habt ihr es euch angeguckt? Habt ihr etwas zu meckern? Nö. Gut. Ich war nicht da, von daher sage ich dazu nichts. Damit ist das Protokoll genehmigt. Haben wir Mitglieder hier, die mitmachen wollen, springen wollen? Der Fall. Dann kommen wir zum Bericht aus der Fraktion. Die ist heute irgendwie nicht eingegangen, aber die hat eine Sommerpause. Der Ingo hat Urlaub, meine ich. Da wird also auch nicht viel. Alles, was gelaufen ist, können wir im Newsletter nachlesen. Viel Spaß dabei. Kommen wir zu den Teamberichten. Presse auf eine geplante PM, steht nichts drin. Hat jemand irgendwas? Ich höre, das ist nicht mit dem Request-Tracker. Den mache ich mal auf, guck mal rein. Vor irgendeinem 7 Stunden sieht das Spam aus, Sekunden. Da ist ein Ticket drin, Protest gegen die Massenüberwachung im Internet, Datenflut ins Kanzleramt. Ja, also das, was wir haben, reingekommen ist ein Newsletter für separate Öffentlichkeitsarbeit, irgendwas mit Sozialversicherung. Könnte man hier gerade mal zuleiten. Sozialversicherung für Landwirtschaft und Gartenbau. Ja, ich würde sagen, da schieße ich am Küppi rüber. Genau, Protest gegen die Massenüberwachung im Internet, Datenflut ins Kanzleramt. Auch schon sehr schon zur Teilnahme aufgerufen, oder? Paki müsste das wissen. Bis wann läuft die denn noch, diese Aktion? Bis zur FSA. Freitag. Man kann sich hier auch irgendwie als Unterstützer melden. Ich schaue mir das gerade mal an. Genau, da steht auch schon, die Piratenbezirksverband Freiburg unterstützt das. Wenn eine Organisation als Unterstützerin auch gelistet werden soll, schreib uns. Ich würde sagen, wir schicken das einfach mal dem... Oh, das entscheiden. Ah ja? Na bitte? Nicht zugehört, um ehrlich zu sein. Einmal mit Profis. Datenflut.net Widerstand in Zeiten der totalen Überwachung. Das ist das, was... Das läuft ja auch momentan auf Twitter. Ich schicke euch einfach mal die Seite, oder die unterstützen sollen. Aber wenn wir das unterstützen, können wir das hier aufrufen. Okay. Link ist im Mumble-Chat. Ich hau ihn auch mal ins Protokoll. Schickst du das Ticket dann rüber an den Vorstand, oder? Ja, gute Idee. Ja, dann auf ein baldiges Wiedersehen, liebes Ticket. Ich hab's natürlich noch nie weitergelernt. Fährt mal auf. Was machen wir, wenn der Vorstand entscheidet, das zu unterstützen? Blogbeitrag oder nur über Social Media oder? Der Paki schreibt einen Blogtrag dazu. War Paki? Dann müssen wir, wie ich das Ticket weiterleite. Da, wa? War das eine Frage, wie man das Ticket weiterleitet? Ja, ich hab's ein Ticket noch nie zugewiesen. Fällt mir da mal auf. Ich weiß nicht, ob das über normal... Maja, wo soll ich denn das hinschicken? Einfach an einen normalen Vorstand? Oder... Ja, pack nach Vorstand, setz es am besten auf neu und schieb's uns einfach über, ohne das irgendwie umzuweisen. Also du gehst auf Grundlagen beim Ticket in der Leiste? Ah! Und da kannst du ganz viele tolle Dinge machen. Ist aber schon weg jetzt. Nochmal Tracker-Shops oder so, glaube ich. Bin ich auch nicht zugekommen. Tipp. Das war's. Eigentlich dieses SVLFG. Die Sozialpiraten haben bestimmt auch einen Tracker-Teil, oder? Sehe ich jetzt so auf den ersten Blick nicht. Nö. Jo, und Creepy ist auch anscheinend nicht im drin. Ich leite es dann gleich einfach an die nächsten Newsletter, kann man weiterleiten. Sind ja keine personenbezogenen Daten drin, ne? Ja. Oh, wir sind den Absender. Nö, sind keine personenbezogenen Daten drin. Dann schicke ich das gleich einfach auf die Sozialpiratenliste. Beauty! Dann warten wir mal drauf, was der Vorstand dazu sagt. Abgelehnt. Wir nehmen dann am besten Donnerstag mit in die Sitzung, oder wollt ihr das früher? Ja, da das schon am Laufen ist, würde ich sagen, ASAP, ne? Okay. Ja, ich sag mal, du bist da, Paki ist da, der Starab ist da, ist doch schon mal eine gute Grundlage. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Social Media. Muss ich zugeben, habe ich mich in meiner Zeit nicht drum gekümmert, habe ich momentan keinen Überblick. Der Paki wüsste bestimmt was, aber er ist bestimmt noch Pizza essen. Und dann fragen wir den gleich nochmal. Website NRW soll ein Re-Engineering durchgeführt werden, oder ein Redesign. Da gibt's einen Doodle zu, der ist im Protokoll. Wenn ihr helfen wollt, immerhin. Federführung macht, soweit ich weiß, der, und da müssen wir gucken, wann das stattfindet, um auch noch so ein paar Bild zu äußern. Termin gibt's noch nicht, oder, Marco? Also, ihr seid noch nicht durch. Nö, da haben sich bisher irgendwie erst 4 Leute gemeldet und eigentlich nicht unbedingt die, die gesagt haben, sie würden da gerne, sie würden und können da gerne auch technisch was machen. Komme ich nicht mehr ins Protokoll. Sind wahrscheinlich alle im Urlaub oder so. Ich habe mich eingetragen. Wie, Vaku tritt Arsch? Ja, du trittst die Leute in den Arsch. Ja, ich schicke das Nudel nochmal rum. Ich bin in den nächsten Tagen so voll, ich habe gesagt, ich warte ab, wann ihr das macht, komme ich eventuell dazu. Gut, kommen wir zum Krähennest. Ich war krank, Vaku, erzähl du. Ja, nichts Besonderes, außer dass ich versuche, möglichst viele Sitzungspodcasts hochzuladen. Problem ist aber wieder, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Also die Leute können von außen schon wieder nichts schicken. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber wenn man auf Sitzungspodcast zum Beispiel geht und diese lange Liste bekommt, da bekommt man momentan gar nichts, also eine leere Seite. Das heißt, hochladen geht nur, wenn man quasi direkt ins WordPress geht, guckt, welche Nummer dran ist und das quasi so ein bisschen zu Fuß erledigt. Auch schön. Hast du mal mit Tobi drüber gesprochen? Ja, ich habe ihm eine E-Mail geschickt. Ich habe das vorgestern oder vorvorgestern festgestellt. Ja, dann müssen wir kurz abwarten, was dann kommt. Ansonsten... Ach so, Bernd, apropos diese Geschichte mit der... mit der Caro auf dem BPT, lädst du da noch was hoch oder gar nicht mehr? Das hatte ich an 2 Leute verteilt, die gesagt haben, sie können auch Film schneiden und so. Und die wollten sich darum kümmern, haben es nicht getan und ich war krank. Okay, dann hat sich das ja wahrscheinlich mittlerweile auch erledigt. Ist nicht mehr besonders aktuell. Richtig. Da war ich ein bisschen enttäuscht von den beiden Leuten, die gesagt haben, sie helfen, weil da ist nichts gekommen. Wir werden nächste Woche mit Kameras auf die Gamescom gehen und da ein paar Aufnahmen machen. Und da müssen wir gucken. Da gebe ich das wieder jemanden zum Schneiden. Ich hoffe, dass das dann klappt, weil ich danach direkt in Urlaub fahre. Wir haben für mittwochs schon einen Podcast oder Meetcast mit... jetzt hört mir der Name nicht ein, ist auch egal. Auf jeden Fall macht er einen YouTube-Kanal Games and Politics. Mit dem machen wir ein Interview. Wir arbeiten gerade aus, das macht der PP Miete, oder einfach Miete, wie er jetzt heißt, so eine redaktionelle Aufarbeitung, was wir Fragen stellen können, weil ja auch Sicherheitsfirmen sind, also Internet-Security-Firmen sind, und da treffen wir uns Donnerstag. Und das machen wir Mittwoch, und am Donnerstag gehen wir nochmal drauf und machen einfach so ein bisschen, versuchen mal so ein bisschen spaßige Aufnahmen zu machen und einfach von der Gamescom selbst zu berichten und ein bisschen über die Spiele zu berichten. Da müssen wir gucken, was wir kriegen. Jutti, dann haben wir den Kompass. Erzähl doch mal. Ja, hi. Wir haben unser Heft Nummer 3 im Prinzip jetzt in der Endplanung. Wir haben die Texte alle abgeliefert. Da wird noch ein bisschen drin redigiert. Wir gehen davon aus, dass wir mit Layout Ende des Monats fertig sind. Wenn also genügend Bestellungen bis dahin reingekommen sind, geht das Heft in Druck. Wir haben seit ein paar Wochen für Thüringen das Wahlkampfheft. Das ist ein 8-Seiter, den wir bearbeiten. Der Designer Micha Mo, der die Plakate für die gemacht hat, hat uns diese Daten alle zur Verfügung gestellt. Das heißt, das Layout wird sehr angelehnt sein an die Wahlkampagne, also halt recht dunkel. Dazu kommen dann zu jedem einzelnen Kandidaten, der auch wirklich einen Text abliefert, so eine Art kleiner Steckbrief in das Heft, dann noch so ein paar Impressionen vom Bundesland. Und wir denken, das müssten wir, wenn die Texte bald kommen, vielleicht in 3 Wochen oder so spätestens fertig haben, damit es noch auf die Straße kann. Schön. Ja, irgendjemand Anmerkung dazu? Ich finde, ihr macht da einen guten Job. Ja, dankeschön. Bitteschön. Ich habe noch eins im Krähennest. Warte mal, was war das? Der Wahlkampf-Werbespot für Thüringen ist fertig gemacht worden und dem Bernd TH zugestellt. Und ja, mal gucken, ob er auch benutzt und eingesetzt wird. Ich habe auch gehört, dass der Wahlkampfspot, das haben wir aber nicht gemacht, für Sachsen ist noch Wahl, ne? Sachsen fertig ist. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ich habe irgendwas vom Weltraumfahrstuhl und Magnetschwebebahn gehört. Ja, für die Schwebebahn gibt's ein Plakat oder sowas, was die gemacht haben. Das habe ich in meinem Twitter-Account drin. Das hatte ein Kollege von mir in den Blog gesetzt. Das hat wohl der Christoph gemacht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wenn der Paki was im Protokoll schreibt, dann kann der Paki das auch sagen, damit wir das auch in der Aufnahme haben. Ja, das ist doch am Essen. Nee, ich bin nicht mehr am Essen, aber das war ja vorher schon. Ihr seid ja schon weiter unten, deswegen wollte ich euch da jetzt nicht unterbrechen. Aber ich kann das gerne nochmal sagen. Thema Datenflut.net. Ich hatte gestern Abend noch einen Antrag an den BUFO gestellt auf Unterstützung. Und der ist heute im Umlauf durchgegangen. Und ich kümmere mich jetzt darum, dass der Bundesverband da als Unterstützer auch drin auftritt. Die haben auch schon, also der Bernd Schreiner hat schon einen Link auf die Seite auf piratenpartei.de gesetzt. Ich würde mich dann im Zuge dessen auch noch drum kümmern, den auch auf die NRW-Seite zu setzen. Wenn das drauf ist, haust du dann auch was auf die Social Media? Ja, das auf jeden Fall. Ich würde aber vorschlagen, und das hatte ich mir für morgen vorgenommen, dass wir da Fotos machen von unseren Datenträger, die wir dahin hinschicken, und dass der BUFO das auch macht, dass wir das halt irgendwie mit Bildern auch begleiten und die halt in irgendeiner Form noch einen Witz drin haben. Da könnt ihr euch ja mal Gedanken zu machen. Auf der Seite selber sind schon ein paar Fotos. Ich finde halt so Sachen cool, wie wenn du irgendwie noch ganz alte Disketten hast, also richtig alte, die 5¼ oder 3,5 Zoll. Oder weiß ich nicht, irgendwie eine Lochkarte. Fucking oder so. Datasette. Ja, sowas halt. Ne? Das hat halt irgendwie noch einen gewissen Charme. Also nach dem Motto, ihr könnt meine alten, verkrusteten Daten gerne haben, aber bitte hört mich nicht momentan ab. Jo, so viel dazu. Also da braucht ihr keinen Antrag mehr stellen. Wer möchte das Ticket trotzdem in die Vorstandsgruppe reinhauen, kann es dann ja bearbeiten. Ja, ich guck gleich mal. Nochmal sagen und so. Ja, genau. Also die Seite ist auf jeden Fall auch cool gemacht, die datenflut.net. Da sind auch schon die Freiburger, glaube ich, als Kreisverband drin, als Unterstützer und noch so ein paar andere, unter anderem auch Stopwatching Ass aus Köln. Demonstrare auch, ja. Also die, mit denen wir eh schon zusammenarbeiten in der Sache. Schön. Wenn wir jetzt mit dem Kompass fertig sind, würde ich gerne an dieser Stelle den Newsletter aufnehmen. Mhm, gute Idee. Ja, einfach auch mal so ein bisschen zu berichten. Und zwar habe ich den Newsletter jetzt am Wochenende fertig gemacht. Paki ist noch ein bisschen drüber gegangen über die Formulierung. Die Fraktion hat dieses Mal, da der Jens das gemacht hat, sie ein bisschen Luft hatten, schon direkt vorgefertigte Texte geliefert, also diese kleinen Teaser-Texte vor den Links. Das hat mir die Arbeit ein bisschen erleichtert und er ist rausgegangen. Wir haben momentan, oder hatten, ich habe jetzt noch nicht wieder aktuell geguckt, hatten vorm Versenden 106 Abonnenten. Das heißt, der muss auf jeden Fall noch beworben werden. Deswegen auch beim Re-Engineering der Website da auf jeden Fall auch mal einen Hinweis drauf zu setzen. Eventuell auch mal davon absehen, den nicht auf die pressepiraten.piratenpartei.nrw.de-Seite zu setzen, sondern direkt auf die Homepage. Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Hast du nochmal einen Link? Ja, warte ich. Rausgegangen ist der am Sonntag oder am Montag? Sonntagabend. Und genau, die Adresse ist piratenpresse.piratenpartei-nrw.de/newsletter. Ich kopiere den mal ins Protokoll. Da ist halt auch immer jeweils der aktuelle zu finden und als Unterseiten sind die alten dann, dass man die auch nochmal findet. Und auf der Seite kann man sich für den Newsletter auch anmelden. Und dann kriegt man den halt, sobald er fertig ist, automatisch zugeschickt. Ich schicke den Link auch nochmal an die, sag schnell, Pressevernetzungsmailingliste. Irgendjemand, ich habe den Newsletter übrigens umbenannt in Juli, August, sodass wir den nächsten dann als September laufen lassen können. So dass das mit dem aktuellen Monat immer passt, ne? Hm, perfekt. Weil das hat Leonie angemerkt und damit hat sie vollkommen recht. Das ist mir auch so ein bisschen auf den Keks gegangen. Ich hatte erst immer halt gedacht, wir benennen dem nach dem Monat, der vergangen ist, aber es kann man ja wirklich schon als veraltet sehen, da hat sie vollkommen recht. Jo, so viel zum Newsletter. Paki, machst du kurz weiter? Ich muss mal ganz kurz AFK. Jo, alles klar. Newsletter ist durch. Ja, Kreative, kann ich jetzt, in der Woche ist jetzt nichts passiert, bis auf, dass die halt vorletzte Woche, Samstag dieses Treffen hatten. Da hatte ich, glaube ich, in der letzten Sitzung schon von erzählt. Was ich allerdings weiß, ist, dass jetzt kommendes Wochenende, also 9.10., ein Treffen der SG Gestaltung ist. Wenn das vielleicht jemand ins Pad eintragen könnte, das wäre super. Ich kann nicht gerade nicht tippen. Und es ist aber noch nicht ganz raus, wo das stattfindet, weil Marc meinte, bisher wäre die Resonanz relativ dünn gewesen. Es würden bisher erst 4 oder 5 Leute zugesagt haben und kommen. Plus dann die 3, 4 Leute aus NRW, vielleicht werden es nur noch mehr. Da bräuchte man dann eventuell gar nicht die Berti von der Größe her, sondern wird das Wahlkreisbüro in Neuss ausreichend sein. Er hat da vorsichtshalber mal beide geblockt und das wird dann aber nochmal bekannt gegeben über die NRW-Info oder so. Wann? Am Sonntag? Samstag, Sonntag. Das ist der 9. und der 10., glaube ich. Ja. So viel dazu. Thema wird da sein, halt die Wahlkämpfe nochmal zu rekapitulieren, zu gucken, was ist gut gelaufen, was ist schief gelaufen. Akquirierung neuer Mitglieder, ja, auch ein bisschen so ein Zwischencheck, wer ist noch dabei, wer macht weiter mit, wer macht was. Und es gibt halt diverse Baustellen noch von den letzten Treffen, die weiter bearbeitet werden, wie zum Beispiel die Fotodatenbank. Und FTP-Server wird, glaube ich, auch ein Thema sein und halt auch der Umgang jetzt mit dem neuen Verein von den Kreativen und wie das im Bund geregelt wird, auch mit den Finanzen, wollen wir da auch einen Verein und wie auch immer, das wird mit Sicherheit auch Thema sein. Da ist doch auch irgendwas rumgegangen, irgendein Blogpost, ne, der das ein bisschen erklärt. Der Blogpost vom Artgerecht auf Kreative Dings, der beschäftigte sich hauptsächlich mit den Kreativen NRW. Kann ich auch gerne nochmal reinkopieren. Ja, das mit dem Verein hatte er da, glaube ich, aber schon erwähnt. Ja, ich habe nochmal reinkopiert. Eine Ankündigung. Ich gucke mal gerade auf der SG-Gestaltungsseite. Nee, da ist der letzte Blogbeitrag vom 6. Mai. Da geht es um den digitalisierten Infostand. Das ist so ein bisschen untergegangen mit dem Barcamp. Liegt aber auch mit daran, dass alle noch ein bisschen in dem Nachwehen der letzten beiden Wahlkämpfe sind. Gut, so viel dazu. Flyer Print haben wir nix, beziehungsweise Flyer schon, aber das betrifft nicht die ÖA-Sitzung. Die Gagarianer hat wunderschöne Stimmkarten für den LPT gemacht, die werden dann zeitig zum LPT der Öffentlichkeit präsentiert. Vorher werde ich erstmal nicht verraten. Regionen, hat jemand irgendwas mitbekommen aus den einzelnen Regionen Rheinland, Westfalen-Lippe? Gibt es irgendwas Pressetechnisches, was wir hier aufgreifen müssen? Also es hat dieses Kölner Urteil gegeben zu Cannabis. Das war aber auch schon vor fast 2 Wochen jetzt. Ansonsten gibt es in... Oh, wo war das jetzt? Müsste ich nochmal auf Facebook gucken. Irgendwas war mit flächendeckend Freifunk. War das Arnheim? Egal. Ich guck's nachher nochmal nach und reiche es nach. Ja, aber ich habe jetzt sonst so keine Besonderheiten. Im Moment sind alle Fraktionen erstmal dabei, sich aufzubauen. Ich weiß zum Beispiel, dass Essen recht großes Fraktionsbüro einrichtet und renoviert, was wir auch schon, also ich war da vor 2 Wochen und die haben uns also angeboten, dass wir die Räume auch nutzen können. Das heißt, wir hätten da zusätzlich einen Besprechungsraum und auch noch mehrere kleine Räume, eine Küche, Klo und so weiter, falls wir mal irgendwas mehr im Ruhrgebiet unternehmen wollen an Schulungen oder wie auch immer Veranstaltungen. Ja, Analyse fällt aus, gab ja jetzt nichts, was man analysieren könnte. Monitoring, Terminscouting, ja, es gab ein Pressegespräch zwischen mir und einem Journalisten bezüglich der Mitgliedszahlen und deren Entwicklung. Da habe ich jetzt aber gerade nicht den Link. Ich meine aber, das war der WDR. Das war irgendwas im WDR. Ich guck gleich nochmal. Kopiere ich dann auch noch. Ich bin mal eben AFK wegen Protokoll und so. Mhm. Nee. Wieder da, der Bernd. Ja, wir sind jetzt gerade bei Anfragen an Arbeitskreise, Arbeitsgruppen. Hast du da irgendwas? Gab es irgendwas von den einzelnen AKs? Nö, die hören sich in Schweigen. Ja, was im Moment alles ein bisschen ruhig. Also bis auf im Landtag gab es halt die Aktion mit den Puffottern, da gab es irgendwie was. Aber aus den AKs habe ich jetzt selbst nichts gehört. Gut, Veranstaltungen. Müsste ich jetzt mal gucken, ob wir irgendwas haben, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Hanfparade. 9. August. Ist aber in Berlin und in Magdeburg. Da ist auch schon der Bund dran. Ja. Samstag ist Wahlkampfauftakt in Brandenburg. Ich muss weg. Ich muss mich mal eben ums Baby kümmern. Übernimmst du wieder, Bernd? Jojo. Jetzt ist die Frage, was das für ein Friedensfest ist. Cool, das mal eben. Sein gesetzlicher Feiertag in einigen Bundesländern. Aha. Augsburger Ruhr-Friedensfest. Ich glaube, das betrifft uns nicht. Ist bei uns auch kein Feiertag mehr. Also, eigentlich nur in Bayern. Nächste Woche haben wir wieder Bundespressetag. Weltjugendtag ist am 12.8. Von der römisch-katholischen Kirche. Ja. 19.8. ist Welttag der humanitären Hilfe. Am 29.8. internationaler Tag gegen Nuklearfers, was auch immer. Was es nicht alles gibt. Ich werde die Nuklearversuche. Nö, ist ruhig die nächsten Wochen noch. Sommerloch halt. Also zumindest jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass wir unbedingt was machen müssen. Die anderen Termine seid ihr schon durchgegangen oder noch nicht? Hallo, hört ihr mich? Ja, ich war aber auch gerade AFK. Ich glaube nicht. Irgendwie ist mein rechter Kopfhörer kaputt. Ja, wie gesagt, Gamescom haben wir eben schon drüber gesprochen. Da findet ihr auch nochmal die Pets. Dann gibt es am 23.8. einen Technik-Workshop. Ja, den habe ich da jetzt mal eingetragen. Ich habe aber sonst auch keinerlei Informationen. Wer ist da eigentlich eingeladen? Also, und gibt es da noch mehr Info? Das ist nur so, das ist eigentlich so über Twitter gegangen, glaube ich. Von wem? Piraten Rhein Erft. Passt zu Kerpen. Ja, und ich meine, der Volker hatte das auch in der letzten oder vorletzten Sitzung schon mal erwähnt. Was mich halt wundert, ist, dass es keine Homepage, keine Wiki-Seite und so gar nichts gibt, wo man jetzt mal verlinken könnte. Oder Details erfahren. Oder sich anmelden. Oder was auch immer. Ich twitter mal eben die Piraten Rhein Erft an. Die haben unten übrigens gerade Vorstandssitzung. Auch geil, noch besser. Ich bin gleich wieder da. Ich hätte ja gerne mal eine WordPress-Schulung. Paki, falls du da bist. Oh ja. Ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Also so das Allernötigste, das kann ich ja auch, aber so diese Tricks und so, das würde ich schon mal gerne wissen. Ich habe ja auch so ein WordPress, und eigenes. Das besser zu beherrschen wäre cool. Fragen oder wie lange würdet ihr sowas denn brauchen? Das war jetzt ganz dumpf, Herr Stahlrabe. Ja, ich weiß, ich benutze einen Kopfhörer als Mikro. Okay. Also ich habe die Frage nicht verstanden. Wie lange ihr denn brauchen würdet? Ich übersetze, wie lange ihr denn brauchen würdet für eine Sitzung oder Schulung? Also mein Bruder ist ja Webdesigner und der macht täglich nichts anderes als WordPress oder hauptsächlich. Und dann würde ich den vielleicht einfach mal auf einen Kaffee einladen. Der ist auch Pirat, wenn auch passiv. Und dann würde ich dem sagen, komm doch mal vorbei auf einen Kaffee und dann dürft ihr den Fragen stellen. Weil der Paki hat auch so genug zu tun. Das ist wohl wahr. Soll ich das mal versuchen? Bei dem kann ich das immer nicht versprechen. Ja, die Frage wäre ja halt, in welchem Rahmen man das aufzieht. Wie gesagt, also es gibt da bestimmt viele Leute, die da Bedarf hätten. Also die ganzen Pressepiraten auch in den Kreisen oder so. Naja, muss ich ihn erstmal nachfragen. Ich glaube, er ist im Moment im Urlaub. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich frage ihn mal und dann sage ich euch Bescheid. Fände ich super, wenn man da mal so eine richtige Aktion draus machen könnte. Wieder da. Nee. Und was sagen die Rhein-Erftler? Das ist für deren Mitglieder hier. Wie mammelt man, wie benutzt man Pads und so weiter. Also für uns uninteressant. Ach so, alles klar. Kannst du aber in meiner Aufzeichnung dann nachhören. Vergessen, die Aufnahme auszustellen. Gut, dann haben wir den LPT 2014-2, den wir vorbereiten müssen. Was habt ihr letzte Woche schon besprochen? Was denn? LPT-Vorbereitung. Noch gar nicht, ne? Großartig. Nee, du hast da unten schon mal Pressemappe verlinkt, ne? Genau. Ich weiß nur, dass der Volker Neubert diesmal nicht dabei ist. Der hat abgesagt. Ich weiß nicht, ob die Leonie dabei ist. Ich weiß aber, dass... Okay. Der Bernd nicht dabei ist? Du bist auch nicht da. Puh, dann wird's schon dünn. Apropos, ich komme jetzt nach der Sitzung auch gerade rein. Ich bin in Kleve dabei, wahnsinnigerweise, wenn mir jetzt noch jemand ein Pad gibt. Guten Abend zusammen. Hi, Bali. Guten Abend. Ich habe hier noch die Badges. Die gebe ich dann am Mittwoch der Sasa. Ich habe auch noch jede Menge. Also für die Orga und so. Die bringe ich Freitag mit. Ja, wir sollten natürlich noch eine Presseeinladung rausschicken, eine PM rechtzeitig. Ja, was mich jetzt gerade, also ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen wegen der Pressearbeit vor Ort. ich mir auch. Ich kann den Uwe mal fragen, ob der da sein wird. Dann, wen können wir noch fragen? Holarius? Captain Leto? Leonie kommt nicht, sagte Maya gerade. Ach so. Hat sie gesagt, sie ist irgendwie Urlaub, Arbeit, wie auch immer. Okay, also ich bin nur den Samstag da. Sasa ist mit Sicherheit da. Ich frag's mal gerade. Also die kommt auf jeden Fall heute nicht in die Sitzung, die hat er abgesagt, weil die immer noch massive Internetprobleme hat. Ah, ich denke mal auf jeden Fall, dass die dabei ist. Ansonsten kann uns Maya auch helfen, oder? Maya? Ja, wenn ich nichts zu tun habe, klar. Du musst nur kandidieren, so wie ich. Ja, tue ich ja. Ihr müsst mich dann halt nur wählen. Ist das eine Bedingung? Ja, klar. Okay, die AGÖA steht geschlossen hinter dir. Per Dekret von dir, oder wie? Aber hier, Jürgen und seine Frau sind auch da. Die könnten wir auch noch fragen, Jürgen. Ja, wir sind auch da. Wir machen auch sicher Fotos und all sowas. Ja, cool. Ja, dann sind wir doch genug. Oh, Fotos kann ich auch machen. Ich hätte dann, Nee, mach du zuerst, bitte. Ich möchte noch darauf hinweisen, was momentan auch, was ja auch Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist, ist eventuell die Sache mit Open Slides Bedienung. Weil das käme ziemlich scheiße darüber, wenn das irgendjemand machen muss, der da überhaupt keine Peilung von hat. Ich werde voraussichtlich bis zum LPT das Ding mit Anträgen, mit Kandidaturen etc. gefüllt haben. Aber bedienen werde ich es nicht können. Das hat letztes Mal der Harry Weber gemacht, ne? Der hat aber jetzt keinen Bock mehr zu. Jupp. Und er hat auch an diesem Wochenende wahrscheinlich auch sowieso, wenn überhaupt, nur für einen Tag kommen können. Hab ich schon gesagt, dass das dann lieber gleich Bett lassen soll. Vor allem, er hat ja sowieso mit uns Piraten eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ja, in der Vergangenheit hat er das zwar immer gesagt, hat aber dann letztendlich doch auf den Punkt die Sachen gemacht. Also wir könnten ihn natürlich fragen. Wobei ich das Open Slide nicht wirklich bei der Öffentlichkeitsarbeit sehe, weil es einfach Teil des LPTs ist. Das ist mir egal. Ihr müsst euch trotzdem drum kümmern. Ihr müsst ein bisschen jemanden finden, der das macht. Und vor allem, wenn ihr, das muss, für mich ist das schon Öffentlichkeitsarbeit, weil es mich öffentlichkeitswirksam ist. Wenn danach dann, man nachher nicht weiß, was momentan läuft, beziehungsweise da wäre ich dann nachher bei Antrag Nummer 3 immer noch die Anzeige von Antrag Nummer 1 ist. Das sehe ich aber nicht als Öffentlichkeitsarbeit, sondern das ist Teil des LPTs. Das hat nichts mit Presse- und Außenwirkung zu tun. Ich wollte es nur gesagt haben, ich bin AG Technik, ich kümmere mich nur darum, dass die technische Grundlage funktioniert und ich habe nachher anderes zu tun auf dem LPT. Ich kann zwar nachher theoretisch machen, ich könnte theoretisch machen und ich kann dann über keinen sauberen Ablauf garantieren. Und deswegen wollte ich das jetzt mal hier, damit ihr darüber Bescheid wisst. Was muss man denn wissen und können, um da zu helfen? Du machst Pressearbeit. Nein, ich frage jetzt nicht für mich, sondern für die Leute, die zuhören. Open Slides, ja, wem sagt denn das jetzt was? An sich ist OpenStyles relativ einfach zu bedienen, vorausgesetzt, ich habe, es kommen nicht noch, es müssen nicht irgendwelche Anträge nachher noch während des LPTs eingetragen werden. Sollte es für denjenigen möglich sein, dann über Webinterface halt dann den aktuellen Antrag, der halt jetzt dran ist, anzeigen zu lassen auf dem Beamer und auch wenn die Abstimmung abgelaufen ist, entsprechend dann auch die Abstimmungsergebnisse einzutragen. Das sind Mausklicks. Aber es muss immer gemacht werden. Und derjenige oder diejenigen, die das machen soll, müssen halt sehr aufmerksam sein. Sollten wir vielleicht auf der LPT-Seite unter benötigte Hilfe eintragen? Ich guck mal gerade. Das würde mir gefallen. Ja, das ist eine gute Idee. Hin und wieder ist es doch zu einfach. Ja, manchmal sind die einfachsten Dinge die schwierigsten. Helfe. Und vielleicht auch ein bisschen twittern. An wen kann man sich denn wenden, wenn man sagt, ich traue mir das zu? Du meinst NRW, den NRW-Account? Ja, egal. Das ist alles dasselbe. Hä? Nein, ich meine jetzt die Meldungen aus der ÖA. Die machen wir. Du meinst jetzt Twitter allgemein Begleitung oder was? Nein, sie meint, kann Twitter, dass so ein Mensch gesucht wird, der OpenStyles macht und wo könnte er sich dann melden? Genau. Bei der LPT-Orga. Ja, es gibt doch einen Twitter-Account LPT-Orga, der wird doch bestimmt auch noch bespielt, warte mal. Ich trage das mal ins Wiki ein und dann kann man sich auch ins Wiki eintragen, gegebenenfalls. Ja, Andrea, aber sonst auch bei der Event eventuell. Wir müssen uns da eh noch einmischen, weil da schon einiges nicht stimmt auf der Wiki-Seite. Es gibt nur den LPT-NRW-Twitter-Account und der hat am 1. Oktober das letzte Mal getwittert. Der hat auch, das war der vom Ronny. Da müsste ich den Ronny mal fragen. Boah, sag doch nicht immer Ronny, das ist ja schrecklich. Wir sind doch nicht im Osten. Hä? Was soll ich denn sagen? Es wird nicht mit Doppel-N geschrieben. Oh, guck mal, der Bernd. Also der Zweite. Gut, geht aber für den LPT betrifft. PM würde ich... Aber da bin ich im Urlaub. Ab wann? Gibt es doch vorher raus. Ich glaube, zu früh ist da jetzt auch nicht gut. Eine Woche vorher, 10 Tage vorher? Ja, genau, 10 Tage erreicht. Müsste halt nur in der entsprechenden Sinne denken, aber ich kriege das schon hin. Wer darf denn noch alles auf das Knöpfchen drücken? Paki und Sasa, ne? Außer dir. Aufs Knöpfchen drücken kriege ich auf Zuruf wohl hin, auch im Urlaub. Ah, okay. Nee, ich glaube, der Jens und der Christian haben da auch noch einen Zugang. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche endlich alle Daten migriert kriege, um das neue Versandtool dann auch irgendwann benutzen zu können. Jens, Bernd, Christian, Sasa und ich. Gut, sind also genug da. Separate Presseeinladung oder Presse mit PM? Nee, per PM. Ich würde dann aber nochmal üblichen Verdächtigen abtelefonieren. Beziehungsweise die melden sich dann ja meistens auch schon bei Sasa und fragen nach. Sasa kommt wahrscheinlich nicht den gesamten LPT, also wahrscheinlich eher am Anfang und sagt aber, sie macht auf jeden Fall, wenn sie da ist. Ganz zur Not schon heißt nur Tag 1, 2 Mitglieder. Den LPT-NRW-Twitter-Account bedient der Ronny. Entschuldigung, wie soll ich den jetzt nennen? Roni oder? Dennis? Ach so. Ach, das ist der Dennis. Dann sollte jetzt der vielleicht mal das Passwort abgeben. Also ursprünglich hatte die AG Events diesen Twitter-Account angelegt und das Passwort soll dann eigentlich wandern von Orga zu Orga. Schreibt ja gerade, dass er das macht. Oder dass er sich meldet oder so. Ja, dass er gleich schreibt. Gut, trotzdem. Dann wäre das im LPT alles. Kommen wir zum TDPA. Ja, steht da ja nur. Ausschreibung ist ja jetzt raus. Ich ändere das mal im Protokoll ab. Mehr gibt's da, glaube ich, auch nicht so zu sagen. Gibt's da schon Bewerbung für? Nee. Aber die Ausschreibung ist jetzt am gestern auch erst raus. Ja, ich habe die, glaube ich, zufälligerweise auch gestern Abend gesehen. Ich weiß nicht, ob ich wollte jetzt hier nicht eure Veranstaltung schenken. Möglicherweise im REK. Dann schreibt eine Bewerbung an den Vorstand. Hallo, an die AG Events bitte. An die AG Events bitte. Ja, genau. Auf dem ganz normalen Wege. Ja, klar, natürlich. Ich wollte hier nichts verkungeln oder so. Aber ich sag mal, für einen Huni Ne, weißt ja. Genau. Das sind die Tarife mittlerweile. Ja, ja. Moment ja, mal. Wir sind ja günstig. Wir sind ja mit einem Wochenende Freibier schnell abzuspeisen. Bei uns ist nicht 100 Millionen Dollar oder so. Oder Euro. Nee, den Rest holen wir uns ja beim Land. Ist ja nicht so, dass wir hier keine Möglichkeiten hätten. Nee, alles gut. Schick deine Bewerbung. Ich freue mich, wenn das mal woanders ist. Fände ich auch cool. In Düsseldorf wird es nicht nochmal stattfinden. Ich habe keinen Bock mehr auf TDPA-Orga. Also zweimal hintereinander reicht. Jetzt müssen da mal andere ran. Ich glaube, die Schule steht auch nicht mehr zur Verfügung oder so. Die steht nicht mehr. Gut, kommen wir zu Sonstiges. Gibt's was zu Sonstiges? Ach so, ja, die Aufnahme läuft ja noch. Ups. Ja, und zwar der Harry Hänsler ist jetzt für die Baden-Brandenburg zum beste Menschen beauftragt worden, also der die PMs machen soll. Und der hat mich gerade eben gefragt, ob wir ihm bei manchen PMs helfen können. Extra wüsste. Ich habe gesagt, ich frage meine Passredaktion. Ich möchte das aber gern auch an euch weitergeben, falls ihr ihm da wie helfen könnt jetzt im Wahlkampf, dass ihr ihn vielleicht einfach mal antwittert oder so. Der hat da sicher was zu tun. Sorry, ich krieg irgendwie nur die Hälfte mit hier. Für welches Bundesland ist der jetzt Pressebeauftragter? Der soll das für Brandenburg machen, für den Wahlkampf, den aktuellen. Ja, ich weiß nicht, was dagegen spricht. Soll er die GÖA-Mailingliste, wenn er Hilfe braucht, und gucken, wie man Zeit hat. Alles klar, sage ich ihm. Die Lektoratsliste kennt er ja sicherlich auch, ne? Ja, ganz not soll er halt die üblichen Verdächtigen antwittern. Gut, gibt's so Sonstiges noch irgendwas? Das mit der Presse mal kopiere ich mal nach oben. Gut, wenn sonst nichts wäre, können wir den neuen Termin ansetzen, wa? Das wäre dann nächste Woche Dienstag. Wunder, Wunder, der 12.8. Bevor ich jetzt die Sitzung schließe, möchte noch irgendjemand was sagen? Ich hab euch lieb. Was? Für dich auch. Damit schließe ich die Sitzung um 22.20 Uhr nach 57 Minuten und 30 Sekunden. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.